Bundestagswahl 2013. Das Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland. 6. Kunst und Kultur. Im Mittelpunkt der Kulturpolitik der Piraten steht die Freiheit. Nur durch den Mut zum Versuch geht Kultur neue Wege, kann sich ausprobieren und über Grenzen hinweg wirken. Wir wollen geistige, räumliche und ökonomische Freiräume für Kultur und Kulturschaffende. Wir stehen am Anfang eines revolutionären Paradigmenwechsels hin zur Informations- und Wissensgesellschaft, der unser Kulturverständnis maßgeblich prägen wird. Wir Piraten sehen diesen Strukturwandel nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Chance, neue Wege für Teilhabe an Kultur und die Bewältigung der kulturpolitischen Aufgaben unserer Zeit zu finden. Unser Kulturverständnis ist polyzentrisch, vielfältig und interaktiv. Wir setzen uns zum Ziel, allen Menschen die Teilhabe an Kultur zu ermöglichen, frei von finanziellen, sozialen, geografischen, demografischen, intellektuellen oder körperlichen Barrieren. Wir betrachten Kultur als pluralistisches, partizipatives Gut, das durch Kollaboration und vielfältige, gleichberechtigte Einflüsse entsteht. Wir verstehen kulturelle Bildung als lebensbegleitenden Möglichkeitsraum, in dem Kunst und Kultur erlebt, erfahren und ausprobiert werden kann. Diesen Raum gilt es nicht nur in der institutionellen Bildung zu verteidigen und auszubauen, sondern überall da, wo wir gemeinsam Kulturerfahrungen machen. Das Internet und die zunehmende Virtualisierung erweitern den Möglichkeitsraum der kulturellen Erfahrung. Wir Piraten treiben die Entwicklung neuer Modelle der Partizipation, neuer Freiheiten des Wissens und neuer Ideen der Vernetzung voran. Dabei setzen wir uns auch in der Kulturpolitik für Demokratisierung, Mitgestaltung und Transparenz ein. Weitere Informationen gibt es auf www.piraten-zur-wahl.de. Diese Produktion entstand unter Mitarbeit von Andrea Akavako, Achim Ossenberg, Pirat im Märkischen Kreis, Detlef Gierke, Mark Grumpy Oleak, einer der 20 Piraten, Holger Burbach, dem Kaimi, Mike Große-Hering, Peter Oliver Grätzau. Die Musik im Intro und Outro ist von OGL STL Titel Island. Sie kann als Creative Commons mit Namensnennung weiterverwendet werden.